Aber damit das ein für alle Mal klar ist, es handelt sich hier um Karl Theodor Maria Nikolaus Johann Jakob Philipp Franz Josef Silvester Freiherr von und zu Gutenberg. Die verfasste Dissertation ist kein Plagiat und den Vorwurf weise ich mit allen Nachdruck von mir. Contrabanda FM 91.4, your local radio station in Barcelona. News and music you've never heard before. Join us. Listen to us. Podcasts on the internet. www.contrabanda.org. 20 years of freedom on the airwaves. 1, 2, 3, 4, 5. Niemandsland. Contrabanda FM 91.4. In Barcelona. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Podcast www.niemandsland.contrabanda.org. Niemandsland. Niemandsland. Sexy macht euch sie. Willkommen im Niemandsland. Ein wunderschöner Samstagmorgen hier an der Plaza Real, hier im Zentrum von Barcelona. Leicht verhangen der Morgen, aber ein paar Sonnenstrahlen bahnen sich auch bereits den Weg durch die Wolkendecke. Jo, herzlich willkommen nochmal. Es ist Samstag, der 26. Februar 2011. Das Thema, das die Welt im Moment bewegt, ist natürlich der sogenannte Volksaufstand in Libyen. Man weiß immer noch nicht genau, was dahinter steckt. Aber eins ist schon klar, die NATO und die EU bereiten eine Militärintervention wohl vor. Das geht zumindest aus vielerlei Indizien und Erklärungen hervor. NATO und EU bereiteten am gestrigen Freitag die Öffentlichkeit zuerst einmal auf Sanktionen gegen Libyen vor und brachten ein militärisches Eingreifen in den Bürgerkrieg des Landes so nebenbei auch in die Debatte. Die EU-Staaten einigten sich auf Sanktionen gegen die libysche Führung um Muammar al-Gaddafi, darunter Kontosperrungen, Reiseverbote und ein Embargo für Waffen und andere Güter, wie ein EU-Diplomat am gestrigen Freitag in Brüssel erklärte. Die NATO hatte gestern eine Sondersitzung zur Lage in Libyen anberaumt. Der Generalsekretär des Paktes, Anders Fogh Rasmussen, berief die Botschafter zu dem Treffen des NATO-Rates im Hauptquartier in Brüssel ein. Brüssel ausgerechnet in Brüssel, das Land, das immer noch keine Regierung hat. Er erklärte zuvor, ein militärisches Eingreifen der Allianz sei nicht geplant, weil es dafür keine Anfrage gäbe. Ein etwaiger Einsatz müsse ohnehin von einem Mandat der Vereinten Nationen getragen werden. Auf ähnliche Weise hatte deren Generalsekretär Ban Ki-moon das Thema Intervention bereits ins Spiel gebracht, als er am Donnerstag die internationale Gemeinschaft zur Einheit aufforderte, um einen sofortigen und friedlichen Wandel in Libyen zu ermöglichen. Der UN-Sicherheitsrat wollte noch am Freitag über Sanktionen gegen das libysche Regime beraten. Dabei sollte auch über ein Flugverbot über libyschem Gebiet debattiert werden. Nach Angaben aus Washington wollen sich die USA für eine von den Vereinten Nationen geleitete Untersuchung der schwerwiegenden und systematischen Verstöße gegen die Menschenrechte durch die libyschen Behörden einsetzen. Deutsche Medien bereiteten am gestrigen Freitag das Gelände für eine mögliche Intervention auf die gleiche Weise wie beim Jugoslawienkrieg 1999 und dem Irakkrieg 2003 vor. So titelte Welt Online, Zitat, Gaddafi verwandelt Libyen in ein Schlachthaus. Ähnlich berichten auch Spiegel Online, Taz.de und andere mit unterschiedlichen Ziffern über Massaker. Auf überprüfbare Quellen können sich diese Berichte bisher nicht stützen. Nach übereinstimmenden Meldungen griffen Bodentruppen, die weiterhin loyal zu Gaddafi stehen, zwei kleinere Städte unweit von Tripolis an. In As-Zawiya, das etwa 50 Kilometer von Tripoli entfernt liegt, kamen 16 Menschen ums Leben, die sich unweit einer Moschee in der Innenstadt versammelt hatten und den Rücktritt Gaddafis forderten. Am Freitag hieß es in arabischen Medien, dass der Ort inzwischen vollständig von der Opposition kontrolliert werde. Gaddafi soll sich demnach mit seinen Getreuen in Bab al-Aziza befinden, einem Viertel in Tripolis, von wo er auch seine Fernsehansprache gehalten hatte. Geschützt wird er dabei vor allem von der Kamis-Brigade, einer Sondereinheit, die auf die Gaddafi-Familie eingeschworen ist und über beste Ausrüstung verfügt. Dennoch nähern sich offenbar die Demonstrationen immer weiter diesem Bezirk von Tripolis. Der ehemalige libysche Justizminister Mustafa Abdel Galil traf sich am Donnerstag in Al-Baida im Osten des Landes mit Stammesführern, die ihm ihre Unterstützung zusagten. Auf dem Treffen wurde über eine Gegenregierung gesprochen, auch darüber, dass Libyen eine neue Verfassung bekommen solle. Weitere Offiziere auch im Westen des Landes kündigten ihre Unterstützung für Gaddafi auf. Ebenfalls am Donnerstag distanzierten sich einer der engsten Berater Gaddafis, sein Cousin Ahmed Gaddaf al-Dam, von ihm. Dieser habe seine Führungsrolle wegen schwerer Verletzungen von Menschenrechten, von humanitären und internationalen Gesetzen verspielt. Soweit zur Lage in Libyen, soweit die vielleicht sogar neue humanitäre Intervention der NATO bzw. der USA und ihrer Unterstützerländer im Krieg um die, im neuen Krieg, müsste man sagen, um die saftigen Ölquellen im Libyen, das in den 60er Jahren die Petrolgesellschaften Englands vertrieben hatte. Minarette und Abrahams. Die Irak-Feldzug-Fanfare. Krieg dem globalen Terror. Krieg dem Frieden. Krieg dem globalen Terror. Schreit das Perpetuum mobile. Krieg ist Befreiung von Diktatur. Achtung, Achtung, eine Sondermeldung des Großdeutschen Rundfunks. Die ersten Panzerspitzen erreichen Bandstreichen. Unsere siegreichen Truppen treffen nur noch vereinzelt auf den Widerstand der arabischen Bolschewisten. Schaltkreise geraten durcheinander. Brennende Kinder fliehen im Napalmregen. Dann brechen sie zuckend zusammen. Palmen zittern im Dunst der Brände. Fliegenschwärme, verkohltes Menschenfleisch klebt an den Rändern der Bombenkrater. Schimmerndes Benzin läuft in Blutpfützen. Humanitäre Mission, Friedenspanzer. Hier ein Torso, dort ein noch zuckendes Bein. Blut für Öl, das ist der Deal. Was soll's? Alles hat eben mal ein Ende. Blut ist wie Geld. Blut für Öl. Es bewegt die Welt. Also Blut, das aus zerfetzten Leibern fließt. Jawohl, ihr Gesindel, wir bringen euch die Demokratie. Luftbrandbombe. Also, Sie müssen sich das so vorstellen. Im Umkreis von 200 Metern wird aller Sauerstoff sozusagen der Luft entzogen. Und die Terroristen werden in Sekunden neutralisiert. Also, sie trocknen blitzschnell aus. Tote. Tausende. Ach was. Millionen. Dann geht die Rechnung auf. Die Schreie der Gefolterten lassen die Börsenkurse steigen. Die Star-Spangled Banner-Hymne ertönen. Ein Beweis auch für die moralische Überlegenheit unserer großen amerikanischen Ideen. Kanonenboote am Tigris. Der Lärm der Kampfhubschrauber. übertönt den Ruf des Muezzins. Luftmassaker. Abraham-Panzer. Vor den Wellblechhütten am Stadtrand. Das Knistern der Brände. Die Silhouetten der Minarette und Bohrtürme heben sich scharf ab gegen den flammenden Himmel. Am Flughafen nehmen wir am besten Neutronenbomben. Künstlerisch anspruchsvolle Pulitzer-Preisfotos. Ein Kindergesicht vor den Ruinen einer Koranschule. Phosphorbomben, die weißen Wüstenstädte. Splitterbombenregen im Morgengrauen. Luftmassaker. Am Flughafen nehmen wir am besten Neutronenbomben. Befreiung von Diktatur. Humanitäre Mission. Friedenspakt. Nach der Androhung von Sanktionen durch die Weltgemeinschaft hat Libyens Staatschef Gaddafi seine Anhänger zum bewaffneten Kampf aufgerufen. In mehreren libyschen Städten kam es erneut zu heftigen Gefechten. Nach Augenzeugenberichten schossen regimetreue Milizen mit scharfer Munition auf die Demonstranten. Die EU hat gegen das Land ein Waffenembargo und Reisebeschränkungen gegen Gaddafis Familie erlassen. Morgen Werner, wir machen heute mal einfach keinen Mikrotest, mal gucken, wie das klingt. Ich bin überzeugt, das klappt hervorragend. Man kann alles gut hören. Eine andere Frage ist, ob wir wirklich was zu sagen haben. Wenn die EU zum Beispiel jetzt die Reisemöglichkeiten der Familie Gaddafi einschränken will, da wird er wohl schwer beeindruckt sein davon, ne? Nehme ich an. Ja, das wäre auch das erste Land, wo er hinreisen würde. Der wird nämlich direkt nach Brüssel reisen und sich damit seinen Freunden an den Tisch setzen. Ich weiß nicht, ob unsere Hörerinnen und Hörer die Fotos gesehen haben, die so genüsslich durch die Presse gingen die letzten Tage. Gaddafi mit Gerhard Schröder, Gaddafi mit Zapatero, Gaddafi mit Berlusconi. Diesem Gaddafi mit jenem. Unser Freund Gaddafi, unser Freund, der Garant für Stabilität, unser Lieferant von Erdöl und Erdgas. Damit ist es jetzt vorbei. Und Sie haben natürlich lange gewartet. Sie haben natürlich erstmal geguckt, wohin weht der Wind. Wem, welcher Seite wird wohl der Sieg zufallen? Und als man gemerkt hat, die Waagschale neigt sich eindeutig gegen Gaddafi, da hat man ihn dann auch endlich fallen lassen. So ist das leider in der Politik. Man wartet erst ab, wer der Sieger sein wird, und dann schlägt man sich auf dessen Seite. Das hat mit Moral und nichts etwas zu tun, sondern da geht es ganz einfach nur um Interessen. Nicht mit Moral, sondern mit Real. Das ist die sogenannte Realpolitik. Ja, ja. Nun ja, man kann davon ausgehen, der Mann ist schon eine Leiche, der ist schon weg, der ist so gut wie weg. Wahrscheinlich werden sie ihn auch noch nach Den Haag zerren, vor diesem Gerichtshof, wo man damals vor das Jugoslawien-Tribunal, wo man natürlich nur manchmal und nur die unerwünschten Diktatoren anklagt und verurteilt. Eine schöne Sache, dieses Menschenrechtstribunal in Den Haag, aber wie gesagt, da wird nur manchmal und nur ein paar werden da verurteilt und angeklagt. Die eigenen Schlechter, Mörder, Folterregime, die lässt man natürlich ungeschoren. Das sind dann Garanten für Stabilität. Werner, was ich dich die ganze Woche über fragen wollte und wozu ich leider nicht gekommen bin. Kannst du dich noch daran erinnern, als Willy Brandt Kanzler war? Ja, ja, und natürlich. Und ich frage mich manchmal, war die Welt da nicht schöner irgendwie? War das Leben da nicht besser, als Willy Brandt Kanzler war? Oder ist das so eine rückblickende Nostalgie? Kann ich echt nichts sagen, ja. Aber es ist eine interessante Frage. Also es ist gut möglich, dass uns das damals so erschien oder heute erscheint, aber es kann durchaus auch sein, dass wir einfach damals nur naiver waren als heute und ein paar Sachen nicht gesehen haben. Und vielleicht auch noch optimistischer und eingelullter. Optimistisch bist du heute auch noch, genauso. Natürlich, hombre. Ja? Dann würde ich vorschlagen, hören wir mal, was Fanny van Dannen zu diesem Thema zu sagen hat. Der hat nämlich da ein schönes Lied draus gemacht, als Willy Brandt Bundeskanzler war. Jo. Als Willy Brandt Bundeskanzler war, hatte Fati noch volles Haar, war Ute Lemper noch kein Star. Als Willy Brandt Bundeskanzler war, die Welt war jung und Deutschland ein Wort. Und Squash war noch gar kein Sport. Da machte Urlaub noch richtig Spaß. Und im Fernsehen gab's Wünsch dir was. Da war das Klima noch okay. Und mein großer Bruder sparte für einen Opel GT. Als Willy Brandt Bundeskanzler war, hatte Mutti noch goldenes Haar, waren Cindy und Bert noch ein Paar. Als Willy Brandt Bundeskanzler war, seitdem hat sich so manches getan. Es gibt die Umwelt und den neuen Mann, die Tempolimits auf der Autobahn. Und die Chips sind nicht mehr das, was sie waren. Damals war Video noch Latein. Und bei CD wusste jeder, das kann nur Seife sein. Das ist schon lange her. John Lennon lebt nicht mehr. Wir waren so unbeschwert, sogar beim Geschlechtsverkehr. Als Willy Brandt Bundeskanzler war, hatte Mutti noch goldenes Haar, waren Ernie und Bert noch ein Paar. Als Willy Brandt Bundeskanzler war. Dankeschön. Ja, der überrascht einen immer wieder, der gute Fanny van Dannen, mit seinen wirklich drolligen Analysen und Rückblicken in die Geschichte und Vorausblicken wahrscheinlich in irgendwelche Zukünfte. Ein anderes Thema, das nachher noch eine kleine Rolle spielen wird, ist der Betrüger, der entlarvte Betrüger, der Gutsherr zu Gutenberg, der ja nun nachweislich gelogen, betrogen hat, geklaut hat, der bleibt aber weiter im Amt. Wie kann man sich das erklären? Wie tief ist dieses Land gesunken, dieses Deutschland, dieses saubere Deutschland, dass man so einen Schwindler als Kavaliersdeliktmann einfach in seinem Amt lässt? Ich kann mir das nicht erklären, Werner, du? Was steckt dahinter? Ja, weiß er zu viel von den anderen? Er kann einem schon fast leid tun, ne? Aber vielleicht hat ja jetzt Merkel auch akzeptiert, dass er die Sache zutiefst bereut und als guter Christ muss man ihm dann ja vergeben. Ne? Das Problem ist, er bereut ja nichts. Der hat ja gesagt, er entschuldigt sich für den Blödsinn, den er da verfasst hat. Daraufhin hat Jürgen Trittin im Parlament ihm gesagt, sie beleidigen auch noch die Hochschulprofessoren, bei denen sie geklaut haben, und bezeichnen das als Blödsinn. So hat er sich geäußert, arrogant. Ja, zuerst hat er gesagt, diese Vorwürfe zur Fälschung seiner Doktorarbeit, das sei alles ganz abstrus. Dann hat er später eingeräumt, das sei vielleicht doch teilweise vorgekommen, dass er schlampig zitiert hat, ne? Und da haben sie dann im ZDF-Kabarett sich die Frage gestellt, wenn das schlampig zitiert ist, ja, was ist denn dann eigentlich Einkaufen im Supermarkt? Ne? Schlampig einkaufen. Schlampig einkaufen. Hören wir ihn doch mal selber. Wir haben hier diesen Saubermann. Moment. Durfte es keine Aufforderung. Das ist er. Und sie gab es auch nicht. Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat und den Vorwurf weise ich mit allen Nachdruck von mir. Etwa 7 Jahre... neben meiner Berufs- und Abgeordnetentätigkeit als junger Familienvater in mühevollster Kleinarbeit entstanden. Und sie enthält fraglos Fehler. In mühevollster Kleinarbeit, da hat er wahrscheinlich seine Tochter im Internet. Es wurde allerdings zu keinem Zeitpunkt bewusst getäuscht oder bewusst die Urheberschaft nicht kenntlich gemacht. Und sollte sich jemand hierdurch oder durch inkorrektes Setzen und Zitieren oder versäumtes Setzen von Fußnoten oder insgesamt 1300 Fußnoten und 475 Seiten verletzt fühlen, ja, so tut mir das aufrichtig leid. Die eingehende Prüfung und Gewichtung dieser Fehler obliegt... Glatt geleckt, geölt und verlogen. Ich meine, es ist nur nachgewiesen, die Doktorarbeit ist ihm aberkannt worden, aber mit welchen Worten er sich dahinstellt vor die deutsche Öffentlichkeit und mit seinen geölten Haaren, seinem geölten Charakter und seinen geölten Worten versucht, das, was offensichtlich ist, das Offensichtliche noch zu leugnen. Und jetzt haben sie offenbar noch natürlich weiter nachgeforscht in seiner Vergangenheit. Der Adelstitel ist auch gekauft worden, oder was? In der Zeit, wo er damals in Bayern zur Grundschule ging, haben sie jetzt entdeckt, sein erstes Gedicht, ja, als Poet, das fängt so an. Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Düfte. Durch die Düfte? Hat er sich wahrscheinlich verschrieben oder beim Kopieren nicht aufgepasst. Es ist nicht zu fassen. Also das sind die Leute, die wirklich Deutschland regieren im Moment. Das muss man sich wirklich bewusst machen. Der Mann ist CSU, christlich-sozial. Ja, und vor allem adlig. Ne? Und adlig, genau. Also das finde ich eigentlich nicht korrekt, diese Hetze jetzt gegen ihn. Ne? Gegen den Adel praktisch. Ja, das fängt damit an, dass er in der Presse oder dass wir ihn nennen, Karl Theodor zu Guttenberg. Ne? Aber damit das ein für alle Mal klar ist, es handelt sich hier um Karl Theodor Maria Nikolaus Johann Jakob Philipp Franz Josef Silvester Freiherr von und zu Guttenberg. Ja? Aber gut, diese Sachen, das passiert einem halt, wenn man sich von der Höhe, von den Höhen der Erhabenheit des Adels hinablässt zu den Gemeinsterblichen wie du und ich, ne, da gibt's viel Neid. Werner, vielleicht ist das auch eine Aufforderung an uns alle, uns zukünftig Doktor zu nennen. Ich könnte dich vielleicht Dr. Werner nennen. Wie wär's, wenn wir uns dieses Programm über Titel zulegen? Ich nenne dich Dr. Freiherr von Werner. Das klingt doch gut. Na, Freiherr ja. Zu Werner vielleicht? Freiherr zu... aus welchem Dorf kommst du eigentlich? Hast du nicht so ein Dorf? Meisenheim, Meisenburg? Das klingt auch gut. Dr. Freiherr zu Meisenburg. Schloss Hohenzollern da bei Sigmaringen. Dr. Werner von und zu Schloss Hohenzollern bei Sigmaringen. Ich begrüße Sie in unserem Programm. Jetzt der Universität Bayreuth. Und ich werde selbstverständlich aktiv mithelfen, festzustellen, inwiefern darin ein wissenschaftliches, und ich betone ein wissenschaftliches Fehlverhalten liegen könnte. Und ich werde gerne bis zum Ergebnis seinen Fusch aufzudecken dieser Prüfung vorübergehend, ich betone vorübergehend, auf das Führen des Titels verzichten, allerdings nur bis dahin. Anschließend würde ich ihn wieder führen. Angesetzt. Sag mal, warum reißt man diesem Mann nicht den Armani-Anzug vom Leib und sperrt ihn erstmal ein als Betrüger? Es muss doch ein Strafantrag gestellt werden, oder? Gegen uns. Gegen uns wird der Strafantrag gestellt, wegen Hetze gegen ihn. Er hat uns ja auch gewarnt, seine Kritiker, ne, dass wir uns möglicherweise der üblen Nachrede schuldig machen und dass es könnte möglicherweise eine strafrechtliche Relevanz haben. Ja, ne? Man nennt ihn, weißt du, wie man ihn auch schon nennt? Man nennt ihn Dr. Copy and Paste. Dr. Kopieren und Drankleben. Das ist sein offizieller Spitzname. Entscheidungen. Da ist er schon wieder. Was soll ich studieren? Jura. Es lohnt sich. Die zweite, wo? Fraglos nur ein Ort. Bayreuth. Es lohnt sich. Ich spaziere frei, ich fahre einen Benz, der in der Sonne glänzt. Ich hab großen Zeit. Man sieht jetzt Fotos von seinem Schloss, von seinem Haus, von seinem Auto. Er hat ein Pferd, ein Privatjet, wo er sitzt, vor einem teuren Computer. Mr. Glamour in New York. Fotos, seine teuren Brillengestelle von Rodenstock. Dr. Copy und Pace, Summa cum Fraude, Karl Theodor zu Gutenberg. Das ist alles gar nicht meine, das ist alles nur ein Klausel, doch das weiß ich nur ganz alleine. Das ist alles nur ein Traum, das ist schon und so und genau. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt. Was toll ist, man sieht hier im Spiegel zum Beispiel auf der Seite der Ausgabe von dieser Woche, auf der Seite, die sich mit diesem Cloud-Thema befasst, da hat der Spiegel ganz genüsslich den Text, der von Gutenberg stammt, in Rot und den Text, der geklaut ist, von vielen Hunderten von Seiten. Also der hat fast die Hälfte, ist ihm schon nachgewiesen, dass das alles geklaut ist. Und da gibt's in einem Abschnitt von, sagen wir mal, 40 Zeilen, gibt's nur ein Wörtchen, das von ihm selber ist. Das hat er da eingefügt. Da heißt es zum Beispiel aus der Arbeit der Politikprofessorin Barbara Zehnpfennig, die 1997 in der Taz veröffentlichte, E pluribus unum, aus vielem eines, so lautet das Motto, unter dem vor und statt vor vielen Jahren steht da vor über 215 Jahren. Und dann geht's weiter. Die amerikanischen Staaten zur Union zusammenfanden und so weiter. Er hat also manchmal ein Wörtlein verdreht oder vertauscht oder ein bisschen abgeändert. Das ist alles. Vieles deutet darauf hin, dass er die Arbeit hat schreiben lassen. Das machen ja viele von diesen Herrschaften. Die lassen sich für Geld etwas schreiben und einen Titel dann zusammenkaufen. Und wahrscheinlich hat er das auch gemacht. Ja, trotzdem ist es natürlich hart für uns, dass wir jetzt von diesem Bild, das wir von ihm hatten, ein ehrlicher, aufrichtiger Mensch, sozusagen eine Lichtgestalt innerhalb unserer Politikerkaste, ne, der die Sachen klar hat, der anders ist als die anderen. Und jetzt sowas. Aber ich weigere mich nach wie vor, das zu glauben. Ja, es könnte doch vielleicht sein, dass er insofern nicht schuldig ist, dass er damals eben wieder dermaßen viel Arbeit hatte, das zu organisieren, dass es uns besser geht, dass er gar keine Zeit hatte, die Doktorarbeit zu schreiben, und dass er die dann irgendwie jemand beauftragt hat, und der hat es alles gemacht, und unser guter Karl Theodor, der wusste das vielleicht gar nicht. Das ist natürlich möglich, dass der arme Mann, geplagt wie er ist, das hat schreiben lassen müssen. Gut, wenden wir uns gleich einem anderen Thema zu und verlassen wir diese Jammergestalt erst einmal. Es ist wirklich nicht zu fassen, dass der überhaupt noch Minister ist. Aber gut, dann beschwert sich die Merkel nachher, wenn sie 20% der Stimmen verliert. Es wurde allerdings zu keinem Zeitpunkt bewusst getäuscht. Naja, das war eigentlich nur zur Einstimmung gedacht, aber dann ist das Thema uns doch ein bisschen länger geraten. Kann man, Werner, vielleicht schon von einer Berlusconisierung der deutschen Politik sprechen? Dem Berlusconi ist ja auch alles erlaubt. Minderjährige prostituieren, Richter kaufen, Parlamentarier kaufen, bestechen, betrügen, Papiere fälschen. Das ist alles erlaubt. Die Italiener wählen ihn angeblich, applaudieren, und der Mann sitzt fest im Sattel. Dieser Gutenberg, als Betrüger entlarvt, sitzt im Sattel. Was ist los mit unseren Demokratien? Berlusconisierung gefällt mir natürlich sehr gut als Terminus, nur leider nicht nur in Deutschland, sondern überall findet die statt. Ja? Können wir nur hoffen, dass nach Ben Ali und Mubarak und Gaddafi der Nächste, der dann ist, der Feld Berlusconi ist, und danach alle, die mit Berlusconi verhandeln, sich Verträge abschließen, die Merkel, der Zapatero, alle diese Leute. Gut, schlagen wir musikalisch eine jetzt ein bisschen klarere, härtere Gangart an. Rock. Ich hier und halt mich wach. Du kommst wohl nicht mehr in dieser Nacht. Es ist aus, vorbei, mach's gut, leb wohl. Hab dein Bild ertränkt in Alkohol. Kommst du zurück, wenn du mich liebst, kommst du zurück. Kommst du zurück, kommst du zurück. Wenn du mich liebst, kommst du zu. Ich liebe dich, will mit dir glücklich sein. An nichts von all dem hast du so gemein. Ich lass dich abholen zum Verhör. Wo warst du wirklich, wo kommst du her? Kommst du zurück, kommst du zurück. Wenn du mich liebst, kommst du zu. Kommst du zurück, kommst, take it to the chorus, dance. Komm zurück und bleib bei mir. Komm zurück, ich sage dir. Komm zurück und du wirst sehen. Ich kann alles voll verstehen. Komm zurück in dieses Haus. Komm zurück, ich hab's nicht raus. Komm zurück, wenn du mich liebst. Du verpasst das Paradies. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Deinem Hadi, Hadi. Erzähl mir bloß nie wieder was von deiner Liebe, Liebe. Denn alles, was du zu mir sagst, lauter Lüge, Lüge. Kommst du zurück, kommst du zurück. Wenn du mich liebst, kommst du zurück. Da, kommst du zurück, kommst du zurück. Kommst du zurück. Ja, was glaubst du wohl, was meinst du da? Frauen ich haben kann. Ich geb dir 10 Minuten Galgenfrist. Ah, dann wirst du sehen, wie schön das ist. Kommst du zurück, kommst du zurück. Wenn du mich liebst, kommst du zurück. Kommst du zurück, kommst du zurück. Wenn du mich liebst, kommst du zurück. I say, komm. Ja, wir haben uns also ganz schön aufgeregt über diesen Gutenberg, diesen sauberen Betrüger. Wir haben im Internet einen Sänger entdeckt, den haben wir nicht selber entdeckt, sondern wir haben von unserem Hörerfreund Bammel den Hinweis bekommen, dass der sich doch lohnt. Dann haben wir reingehört und tatsächlich, der Mann heißt Schlagseite, RJ Schlagseite. Hören wir ihn uns an. Er gilt als der Hank Williams Hamburgs, habe ich mir sagen lassen. Mit Und Johnny Cash kommt mit seinen Mitmusikern zu Sun Studios und spielt eine total lahmarschige Gospel-Nummer. Und der Produzent sitzt da so schön in den Kopf und sagt, nee, geht gar nicht, will kein Mensch mehr hören. In deiner letzten Stunde, wenn du vor deinen Schöpfer trittst, was du dann sagen würdest, das muss in den Text. Und ich saß vor der Glotze und dachte, egal, die Idee, was will ich da eigentlich sagen? Mir ist folgendes Lied eingefallen, das heißt, ich bin eine faule Sau. Ich habe mal gehört, dass Arbeit schade, doch es muss nicht unbedingt sein. Und wenn ich mir so recht überlege, müsste ich gar nicht abgeneigt sein. Ich habe wohl keine Lust, Küche oder Bad oder Fahrradschuhe zu putzen. Man kann so einen Mund der schönen Tage auch in so Träumen putzen. Wer behauptet, Faulheit ist ein Laster, der kann mich mal. Wegen mangelnder Tonqualität unterbrechen wir dieses Lied. Es sollte auch nur ein Eindruck sein, dass dieser Sänger sich da hinstellt in Hamburg vor ein Publikum in einem kleinen Saal und mit seiner Schlaggitarre dieses Lied vorträgt. Das ist schon eine Nummer. Oder offenbar auch in Privatwohnungen tritt er auf oder in irgendwelchen Kneipen. Also man nennt ihn offenbar auch laut Bammel der Bob Dylan von St. Pauli. Ah, da war das mit dem Hank Williams. Doch auch, ja. Und ja. Johnny Cash. Also das ist RJ Schlagseite und er hat natürlich eine eigene Website www.schlagseite.net. Vielleicht kann man dort was finden, was bessere Qualität ist. Ja, ich habe mir hier noch ein anderes reingeholt. SSW0407 RJ Schlagseite. Mal gucken, hier wird er noch was erzählen. Mal sehen. Mal hören. Besser gesagt. Ich glaube, das klingt schon ein bisschen besser. Ist also ein hochgewachsener Bursche mit langem Haar. So Otto Walkes-mäßig. Setzt sich jetzt vor das Mikro auf seine Gitarre, auf einen Barhocker. Jo, da ist er. Richtet noch das Mikro her, machen wir auch gerade. Sehr geehrte Damen und Herren, Jungs und Mädels, ich bin RJ Schlagseite. Für meine Niederlagen habe ich nichts gekonnt. Das Lied, was ich singe, handelt, das heißt Hollywood, handelt aber eigentlich von St. Pauli. Wir hängen rum in einem Straßencafé. Zu viele schwarze Zigaretten tun der Lunge weh. Zeit für ein Bier, so wie ich das sehe. Und Millionen Geschichten aus dem Mund entrollt. Mein Freund hat mir einen Drink bestellt. Das ist sehr nett von ihm, ich hab kein Geld. Er kriegt zurück, was kostet die Welt. Eine Millionen Geschichten aus dem Mund entrollt. Millionen Geschichten aus dem Mund entrollt. Ich bin immer noch hier und nicht in Hollywood. Ich bin immer noch hier und nicht in Hollywood. Und nicht in Hollywood. Wir hängen rum in einer Rotlichtbar und haben Sehnsucht, wie es früher war. Ein bisschen Hoffnung ist immer noch da und Millionen Geschichten aus dem Untergrund. Wir hatten sehr viel Spaß letzte Nacht, haben unsere Kohle verpulvert und die Nacht durchgemacht. Die Sonne scheint, für uns ist immer noch Nacht und Millionen Geschichten aus dem Untergrund. Millionen Geschichten aus dem Untergrund. Doch ich bin immer noch hier und nicht in Hollywood. Ich bin immer noch hier und nicht in Hollywood. Nicht in Hollywood. noch immer vom Bierverkauf und achte drauf, dass ich mich nicht zu oft besauf. Ich pass jetzt besser auf mich auf und schreib Millionen Geschichten aus dem Untergrund. Vielleicht krieg ich einen Plattenvertrag, dann krieg ich Geld und Mädchen, so viel ich mag. Und dann verkaufe ich Tag für Tag eine Millionen Geschichten aus dem Untergrund. Millionen Geschichten aus dem Untergrund. Doch ich bin immer noch hier und nicht in Hollywood. Ich bin immer noch hier und nicht in Hollywood. Bin nicht in Hollywood. Dankeschön. Ja, es scheint in Deutschland eine Liedermacher-Renaissance zu geben. Die letzten Jahre gab es wirklich sehr viele, viele neue bzw. neu entdeckte Liedermacher. Es gibt einen Fernsehsender, über den hatte ich letztes Jahr berichtet, da warst du in einer Sendung nicht hier, TV Noir. Das ist ein Fernsehsender, der sich nur um Liedermacher kümmert und um junge, aufstrebende Musiker. Und da hatten wir einige Stars dieser TV-Noir-Szene vorgestellt. Fanny van Dannen natürlich auch nicht vergessen, den vielleicht vor Jahren noch niemand so genau kannte. Die klassischen Liedermacher in Deutschland sind Johannes Wader und Wolf Biermann und Franz Josef Degenhardt und Reinhard May. Die haben ja den Weg geebnet. Aber das Konzept Mann, Gitarre, Bühne, das scheint doch zu funktionieren. Ja, das war also R.J. Schlagseite aus Hamburg. Songwriter, Liedermacher, mit vielen, vielen Spitznamen schon versehen. Bob Dylan Hamburgs, Hank Williams Hamburgs, Johnny Cash von Hamburg. Konkreter noch St. Pauli. St. Pauli, ja. Also, schöne Grüße, Bammel, Ursel, Schlagseite auch von Barcelona nach St. Pauli. Ich meine, eine Sache ist natürlich, der Typ ist offenbar immer sehr aktuell, hochaktuell auch mit seinen Liedchen da, ne? Also zum Beispiel, ich bin eine faule Sau, das ist ja dem von und zu Gutenberg wie auf den Leib geschrieben, ne? Immer vorausgesetzt, man geht davon aus, er hat die Arbeit aus Faulheit nicht selber geschrieben. Ich vermute aber, das ist eine Mischung, das ist Faulheit und nicht Können. Er hat also beides auf sich vereint. Vielleicht werden wir das nie wissen, was es jetzt nun wirklich ist oder war. Vielleicht wird er dieses kleine süße Geheimnis mit in sein Grab nehmen. Deshalb würde ich ja sagen, wenn ich die Merkel wäre, ich würde diesen Mann ein paar Monate einsperren in eine Zelle und ihn dazu verpflichten, die Doktorarbeit wirklich selber zu schreiben. Dann kann man ja vergleichen. Dann kann man ja wissen, was er intellektuell drauf hat. Ob er akademisch überhaupt seinem Rang gewachsen ist. Da müsste er es beweisen. Aber wie gesagt, die Kanzlerin hat nicht den Mumm dazu. Die schimpft lieber auf Gaddafi. Ist auch leichter. Gaddafi ist schon eine politische Leiche. Den kann man jetzt fertig machen. Aber ihren Gutenberg, da lässt sie nicht drauf kommen. Das ist vom Album Der Himmel ist hier. Und es hört den Namen Selbstrespekt. Große Liebe fuhr mich ab, Traumkarriere längst verbannt. Und nichts war wie in Hollywood, Lebenslego ging nicht auf. Und du bringst die geprügelte und nochmal wirklich gut. Du laberst mir die Ohren voll und knallst dir die Birne zu. Schade! Ist so grausam, schau her, ich mach alles verkehrt. Ah, sitzt vor mir und wirst immer kleiner und raubst mir den letzten Nerv. Ich vermisse Respekt. Einfach Selbstrespekt. Vermisse Respekt. Das Wunder bist du, oh, mit Selbstrespekt. Du Winnetou besitzt in dir, ist enttäuscht. Ja, du bist dein eigener Häuptling, dass die anderen denken, was sie wollen. Und all die, die dich sehen als Verlierer, dich meiden wie die Pest. Hey, dann zeig ihnen deine Faust mit dem Mittelfinger ausgestreckt. Jeder von uns verletzt. Wie oft ist jeder der Letzte, der wird die größten allen, was du hast gesehen. Ah yeah, ich vermisse Respekt. Einfach Selbstrespekt. Ich vermisse Respekt. Yeah, deine Selbstrespekt. This one of us to big self-respect. Ich komme gerade vom Arbeitsamt. Ich wünsche allen Radiohörern schönen Tag, wunderbar, alle toll. Hier scheint die Sonne. Ich hoffe es bei euch auch. Radio Kontrabanda 91,4 FM. So, er ist ein total geiler Gitarrist, ein total geiler Songwriter und Sänger. Ladies and Gentlemen, freut euch auf Karl, Karl Tuck! Ihr hört Niemandsland, ihr hört eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Ich hoffe, allen Hörerinnen und Hörern, Werner, du hast sie leider verpasst, hat die neue Kunja gefallen. Wir haben mit ein paar Schülerinnen von mir diese Woche mit einer neuen Kunja experimentiert und die wird im Internet natürlich zu hören sein. Vielleicht noch ein bisschen Rock bis zu den Nachrichten. Ich gucke gerade auf die Studiouhr, die hat zwei Nachteile. Die hängt schief und die geht falsch. Und steht sogar noch. Das heißt, auf der Studio-Uhr ist es 12:45 und die hängt total schief. Wir wollen mal gucken, ob wir diese Zeit bald irgendwie ändern können. Eine reale Zeit hier im Studio einführen. Abgewiesen wie ein Straßenhund. Doch du hast mir nicht verziehen. Sag mir endlich, was ich tun soll. Soll ich jodeln auf einem Bett? Oh, oh, oh, oh. Mädchen, schau, du hast mich in der Hand. Und ich fühle mich wie ein Zwerg. Hab meinen Mannesstolz für dich verpfändet. Bin klein mit Hut, bin restlos am Ende. Come on, yeah. Oh, yeah. In the truth, yeah, oh yeah, yeah. Shake it out, out, out, out, out. Say it, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Gefühle irritiert. Doch nie, niemals hab ich etwas so bereut. Und was passiert ist, ist passiert. Schaust mich an wie eine Statue aus Bronze. Stehst du vor mir, denn nicht die kleinste Chance. Yeah. Oh yeah. Ich in der Tür alright. Hey, ich sage yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Hab ich in der Tür now. Take it away, all it. Die gemischten Katastrophen und Nachrichten hier im Niemandsland. Ich suche gerade die Kunja. Jo, ja. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Radio Contrabanda. El 91.4, freqüència modulada. Laut Statistik haben ein Milliardär und ein Habenichts jeder eine halbe Milliarde Euro. Willkommen zu unseren Katastrophen und kommentierten Meldungen im Niemandsland vom heutigen Samstag, dem 26. Februar 2011. Da gibt's zuerst einmal eine Meldung aus Athen. Meldungen heißt hier, wir lassen die Meldung offen, Werner kann da gleich drauf kommentieren. Der Kommentar sollte natürlich nicht sehr viel länger sein als die Meldung. Mal gucken, ob wir das heute schaffen. Athen. Am Mittwoch kam es zu einem erneuten Generalstreik der Griechen und Griechinnen gegen ihre Regierung, die kleptokratischste Regierung der letzten Jahrzehnte, die dem Volk eine Art Krieg erklärt zu haben scheint. Sozialkürzungen, Lohnkürzungen, Rentenkürzungen. Das Land war lahmgelegt, fast alle Räder standen still. In der Innenstadt von Athen gab es Randale zwischen Polizei und Demonstranten. Kommentar, Werner? Hombre, also ich finde, dass was dort passiert, das war jetzt glaube ich der 11. Generalstreik, ja, da innerhalb von Dreivierteljahr vielleicht. Und das Gleiche passiert aber im Prinzip ja überall, ne? Überall brutal die Haushalte zusammen streichen, die Sozialausgaben zu kürzen, die Löhne der Beamten zu senken, Strom, Gas, Wasser, Autobahngebühren, Mehrwertsteuer, alles geht nach oben. Überall passiert das in Europa. Also jetzt zum Beispiel Spanien hat ja noch eine höhere Arbeitslosigkeit als Griechenland. Ne? Ja. Die Zahl der Haushalte, wo keine der Personen Arbeit hat, sind inzwischen über 1,3 Millionen Haushalte. Das sind 8% der Bevölkerung. Also, was ist angesagt? Sich wehren, der Aufstand. Wir müssen es schaffen, das Gleiche, dass das Gleiche passiert wie in Libyen, in Tunesien. Sonst machten die immer weiter und so kann es nicht weitergehen. Irgendwann müssen wir anfangen, uns auf die Hinterbeine zu stellen. Das denke ich darüber. Hamburg, einen erdrutschartigen Wahlsieg der SPD gab es am vergangenen Sonntag in Hamburg bei den Senatswahlen. Mit 48,9% der abgegebenen Stimmen erhielt der sozialdemokratische Kandidat Olaf Scholz ein Traumergebnis. Die CDU von Kanzlerin Merkel kam auf miese 21,5%, das heißt 21% weniger als 2008. Sowohl Grüne als auch Linke kamen bequem über die 5%-Hürde. Warum gewinnen jetzt die Sozialdemokraten so heftig dazu? Haben die etwas Besseres zu bieten? Glauben die Leute wieder an die roten Socken, wie es immer so schön heißt bei den Rechten? Wer weiß. Eine Meldung aus Tripolis. Angst, Chaos und Massaker, das sind die Meldungen aus Gaddafis Libyen zu Beginn dieser Woche. Offenbar hat das Regime auf Anti-Gaddafi-Demonstranten gefeuert. Es soll Hunderte von Toten gegeben haben. Andererseits sieht man natürlich jede Menge Bilder, wo Bewaffnete mit Panzern und Kalaschnikows als Anti-Gaddafi-Kämpfer auftreten. Und man weiß gar nicht, wo haben die denn die Waffen her? Haben die sich die Waffen so direkt erobert? Ist das so leicht? Was uns hier so schwer scheint, vielleicht eine Bundeswehrkaserne oder eine Polizeikaserne zu überfallen und sich die Waffen zu holen, das scheint in diesem dicht bewachten, in diesem extrem bewachten Land, in diesem Ostblock-mäßig überwachten Land wie Libyen, unheimlich schnell und unheimlich gut möglich zu sein. Wer weiß, was da alles hintersteckt. Die nächsten Wochen und Monate werden uns vielleicht Aufschluss geben. Vielleicht wird auch, was zu vermuten ist, von den Ölkonzernen finanzierte Milizen, die vielleicht in irgendwelchen Wüstennestern hockten, die haben losgeschlagen. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Auch in Marokkos Diktatur kam es zu einem Massaker an Demonstranten. Wie die internationale Presse berichtet, kamen 5 Personen bei einem Brand in einer sogenannten Bankfiliale ums Leben. Weiter wurde dazu nichts gesagt. Es hieß immer nur, es wären Demonstranten gewesen. Durch die von den arabischen Diktatoren verhängte Nachrichtensperre dringen leider oft nur via Internet Bilder und Meldungen von Betroffenen ins Ausland. Noch eine Meldung aus Rabat, die es allerdings bestätigt. Nach brutalen Prügeleinsätzen der marokkanischen Polizei gegen Demonstranten und Demonstrantinnen in der Hauptstadt wurde am Montag eine große Anzahl Menschen verletzt. Auch die Präsidentin des marokkanischen Menschenrechtsvereins, AMDH, musste auf einer Bahre ins Krankenhaus gebracht werden. Die Demonstranten forderten: Nieder mit Diktatur und Korruption. Eine Meldung aus London. Zu einem wahren Privatisierungs-Amoklauf scheint sich die britische konservative Regierung unter David Cameron berufen zu fühlen. Als wahre Revolution im öffentlichen Dienst kündigte Cameron am Montag an, den gesamten öffentlichen Dienst an private Geschäftemacher ausliefern zu wollen. Der Plan nennt sich, Zitat, offener öffentlicher Dienst. Alles soll dem sogenannten freien Markt angeboten werden. Polizei, Gefängnisse, Schulen, Krankenhäuser, Gesundheitsämter, Finanzämter, Katasterämter. Ich kann das gar nicht alles aufzählen. Alles soll der öffentlichen Kontrolle entzogen werden. Ein furchtbarer Plan. Wenn er aufgehen sollte, dann gute Nacht, Great Britain. Was Privatisierung bedeutet und welche Folgen Privatisierung hat, das weiß man mittlerweile. Man kennt die Ineffizienz dieses Privatisierungssystems. Man weiß, was da an Korruption und Geldern verschwindet und wie uneffektiv und gefährlich auch diese Art von neoliberaler Wirtschaftsdoktrin ist. Noch einmal zum Thema Tripolis. Libyen mit Kampfbombern soll das Gaddafi-Regime eine gegen ihn gerichtete demonstrierende Menschenmenge in Tripolis bombardiert haben. So vermeldete die internationale Presse. Human Rights Watch spricht von vielen hundert Toten. Der Diktator selbst hielt zur gleichen Zeit eine hasserfüllte Rede im libyschen Fernsehen, in der er die Opposition als Ratten titulierte. Er werde Haus für Haus säubern, so Gaddafi in dieser berühmten Rede. Noch einmal Berlin, Thema Raubkopie bzw. Plagiatskandal des Kriegsministers. Unter labs.wis4.net/guttenplag kann im Netz der Anteil an geklauten Passagen in Gutenbergs Doktorarbeit eingesehen werden. Der Stand am Mittwoch war: von 475 Seiten waren bereits 268 Seiten nachweislich geklaute Texte von verschiedenen anderen Autoren. Nach einer Anhörung im Parlament am Mittwoch räumte der Kriegsminister Fehler ein. Klammer auf, haha, Klammer zu. Doch zurücktreten wolle er nicht. Nach dem Motto, meine Vorfahren haben sich den Adelstitel doch auch erkauft oder erschwindelt. Klar hat er sich doch so an das schöne Leben im Rampenlicht gewöhnt. Teure Anzüge, schöne Frauen, Gel im Haar, ein gefälschter Doktortitel, Bomben auf Kundus, vom fernen Schreibtisch aus gelenkte Angriffe auf die Bevölkerung im Norden Afghanistans. Empfänge, Glanz der Blitzlichter, Kamerascheinwerfer. Eine Regierung, die solch einen Betrüger auch nur einen Tag länger duldet, macht sich damit zum Komplizen dieses Fälschers. Man kann hier wirklich nur... Moment, unser Publikum, ja, lasst raus, Leute. Wir haben hier einen Saal voll mit Leuten sitzen im Hintergrund, die lasse ich mal gerade. Was meint ihr zu Gutenberg? Moment. Ja, danke. Also eine klare Antwort, auch hier, demokratische Abstimmung im Niemandsland. Das Publikum zeigt sich wirklich empört über diesen Skandal. Brüssel. Mit lahmen Erklärungen, doch bitte die Gewalt einzustellen, versuchen sich die Regierungskanzleien der Europäischen Gemeinschaft um ihre Verantwortung für das Phänomen Gaddafi bzw. Diktatorengürtel in Nordafrika herumzudrücken. Als würde ein um seine Existenz kämpfender Psychopath auf solches Gesäusel auch nur einen Pfifferling geben, allzumal das von Leuten kommt, die selber bei allen sich bietenden Gelegenheiten auf Demonstranten einprügeln lassen oder ohne mit der Wimper zu zucken bombardieren lassen, wenn die Interessen der sogenannten freien Wirtschaft bedroht zu sein scheinen. Jämmerliches Europa. Kein Konzept, keine Moral, keinen Standpunkt. Frankfurt. Aufgrund der Volksaufstände in den arabischen Diktaturen Nordafrikas klettern die Ölpreise täglich auf neue Rekordhöhen. So verzeichnete das Barrel Rohöl am Dienstag bereits 11 US-Dollar und am Donnerstag sogar 112 Dollar pro Barrel. Gleichzeitig verbreiten die Massenmedien immer neue Einzelheiten über die märchenhaften Reichtümer der Diktatoren Mubarak, Gaddafi, Ben Ali, Mohammed der 16. und den Scheichs vom Golf. Der Diktator Tunesiens kontrollierte zum Beispiel ca. 40% des volkswirtschaftlichen Reichtums seines Landes. 70 Milliarden US-Dollar soll allein das Privatvermögen Mubaraks betragen. Gegen diese großkalibrigen Raubtiere machen sich selbst unsere westlichen Kleptokraten vom Schlager eines Berlusconi beinahe bescheiden aus, mit seinen lächerlichen 15 Milliarden Euro zusammengerafften Privatvermögens. Lächerliche 15 Milliarden Euro. Da sollte man sich schämen, nur so ein bisschen Geld zusammengerafft zu haben. Scham auf die lächerlichen 15 Milliarden Euro. Das ist doch nichts. Unser Publikum ist auch einverstanden, dass das wirklich zu wenig ist. 15 Milliarden Euro. Pfui Teufel. Manama, die Öldiktatoren am arabischen Golf machen panisch ein paar Milliarden locker, um ihre Völker mit Geld ruhig zu stellen, damit nicht auch sie gegen die Tyrannei aufzubegehren beginnen. Saudi-Arabien etwa erhöht die Gehälter aller Staatsbeamten um 15% und verspricht Sozialhilfe für Arbeitslose und Arme. Ho, ho, ho. Noch eine Meldung aus Rabat. Frau Fatwa Laroui, die ist 25 Jahre alt, die war 25 Jahre alt, alleinstehende Mutter, verbrannte sich am Mittwoch selbst aus Protest gegen das marokkanische Miethilferecht, das alleinstehende Mütter von Hilfszahlungen der Regierung besonders ausschließt. Alleinstehende Mütter gelten nicht als Mütter, wenn kein Mann da ist, der sie kontrolliert. Fatwa ist die erste arabische Frau, die sich bei den momentanen arabischen Revolten selbst verbrennt. Moskau zu besuchen. Neuseeland. Nach dem schweren Erdbeben, das am Dienstag den Süden Neuseelands heimgesucht hat, steigt die Zahl der Opfer täglich. Am Donnerstag waren es bereits ca. 100 Opfer. Ca. 300 Verschwundene sollen bisher gemeldet sein. Die Bergungsarbeiten der Rettungsmannschaften laufen immer noch auf Hochtouren. Haus erspart Herr Zimmermann. Noch eine Meldung aus Washington. Der Klassenkampf der US-Oberschicht gegen Arbeiter und Angestellte ist in eine neue Runde getreten. Nachdem rechtsgerichtete Gouverneure in verschiedenen Bundesstaaten mit Gesetzesvorlagen zu Lohnkürzungen und Abbau von Arbeitnehmerrechten in die Parlamente gegangen sind, kam es zu massiven Protesten und Aktionen gegen die in Feudalherrenart auftretenden Gouverneure. Die Gouverneure aus 21 Bundesstaaten, allesamt rechtsgerichtete Republikaner, Achtung, meine Damen und Herren, wollen per Dekret das Verhandlungsrecht der Gewerkschaften verbieten, sowie das Recht der Gewerkschaften, politische Kampagnen zu finanzieren, abschaffen. Also, da fehlen einem doch die Töne. Eine Art Mubarak-Politik, die hoffentlich bestraft wird. Pfui Teufel. London. Großbritanniens Justiz hat beschlossen, offensichtlich auf Druck der USA, den WikiLeaks-Begründer Julian Assange nun nach Schweden auszuliefern. Dies aufgrund einer mehr als fadenscheinigen Anzeige gegen Assange, nach der er sich Sex mit einer erwachsenen Frau erschlichen haben soll. Es ist zu befürchten, dass Assange von Schweden aus an die USA ausgeliefert wird. Was dann passieren wird, kann im Moment niemand voraussagen. Und nun noch eine Meldung vom Sport. Der weltbekannte Bergsteiger... Also wenn das passiert, dass er ausgeliefert wird von... Also zuerst muss er mal nach Schweden ausgeliefert werden. Das hat zwar ein Gericht beschlossen, aber der Rechtsanwalt will Widerspruch einlegen. Aber vermutlich wird er abgelehnt. Dann wird er nach Schweden ausgeliefert und dort angeklagt. Wenn das passieren sollte, diese Auslieferung an die USA, womit muss man dann rechnen? Es könnte ja durchaus sein, dass er sofort freigesprochen wird, weil wir wissen ja, die USA sind ja einer der stärksten Vertreter der Meinungsfreiheit. Ne? Könnte das nicht passieren, dass die einfach sagen, ein Journalist, seine Arbeit tut, das muss er machen, wir sprechen dich sofort frei. Ich glaube, die haben Anweisungen, den möglichst lange in juristisches Hickhack zu verwickeln. Dann gibt's noch einen Antrag, vielleicht doch noch ein Fräulein auf, das irgendwas behauptet. Der wird jahrelang beschäftigt werden. Und wir haben ja auch schon leider die pessimistischste Einschätzung hier im Niemandsland mehrmals betont. Er wird bestraft werden, auf alle Fälle. Das Imperium wird sich das nicht bieten lassen, von einem Mann sich dermaßen lächerlich machen zu lassen. Er hat dem Imperium ja praktisch die Hosen runtergezogen. Und das werden die bestrafen. Die werden das nicht vergessen. Also die USA wieder mal ganz manifest die Meinungsfreiheit und die Menschenrechte verteidigt haben, war ja bei dieser Verleihung des Friedensnobelpreises an diesen Chinesen da, ja. Und wenn dann die chinesische Regierung gegen diesen Mann vorgeht, dann ist natürlich alles bedroht, weder die Menschenrechte und so weiter. Nur, wenn es natürlich im Westen passiert, wenn da ein Journalist seine Arbeit macht, dann versucht man ihn in Spionagefall um ihn herum zu konstruieren und ihn, um ihn munter zu machen. Todesdrohungen hat er ja auch schon bekommen, ne? Dann wollen wir mal sehen, wie das weitergeht. Ja, jede Menge. Vielleicht zum Abschluss dieses Nachrichtenblocks sprechen wir nochmal über die Berlinale. Die Berlinale-Jury hatte am letzten Wochenende ihre Wahl getroffen. Der Goldene Bär wurde zum ersten Mal an einen Film aus dem Iran verliehen. Preise gab es auch für deutsche Filmemacher. Bevor wir in die Einzelheiten gehen, vielleicht ein paar Impressionen von der Berlinale. Auf der Berlinale hat das iranische Gesellschaftsdrama Nader und Simin eine Trennung von Asrakh Farhadi abgeräumt. Das Werk heimste nicht nur den Goldenen Bären als bester Film, sondern auch noch die Silbernen Bären für die beste Darstellerin und den besten Darsteller ein. Die Berlinale versteht sich als das politischste der großen Filmfestivals, doch genau beim Thema Politik scheiden sich die Geister. Die einen sagen, der Film überzeugt durch Humanismus und den Verzicht auf plumpe politische Gesten. Die anderen meinen, er stellt die iranischen Behörden zu harmlos dar und habe es nur deswegen durch die Zensur geschafft. Farhadi erzählt eine moderne iranische Familiengeschichte. Simin möchte das Land verlassen, damit ihre 11-jährige Tochter unter besseren Bedingungen aufwächst. Ihr Mann Nader jedoch will bleiben, weil er seinen an Alzheimer erkrankten Vater nicht im Stich lassen kann. Please welcome on stage Belatar. Der ungarische Regisseur Belatar bekam für sein Endzeitdrama Das Turiner Pferd, das als Mitfavorit gehandelt wurde, den großen Preis der Jury. Tar verkündete, dass sein filmisches Werk nun abgeschlossen sei. Das schwarz-weiße Epos erzählt von dem Pferd, das von Nietzsche umarmt wurde. Ja, da sah man gerade Nietzsche, wie er das Pferd umarmte. Und der Kutscher prügelte ja bekanntlich auf dieses Pferd ein. Die Anekdote ist ja bekannt. Übrigens, sehr interessant, was du gerade gesagt hattest, dass die Regime sehen das natürlich ganz anders. Das US-Regime sieht natürlich ihren Dissidenten Assange mit ganz anderen Augen, als es den Splitter im Auge des chinesischen Regimes sieht. Da setzt man sich natürlich gerne im fernen China für Menschenrechte ein, während man im eigenen Land natürlich die Leute nur so misshandelt und missbraucht und niedertritt und demütigt, wie es nur so geht und wie weit die Leute das nur so mit sich machen lassen. Wir wissen alle, dass die USA eines der ärmsten Länder Amerikas ist. Die Armutswelle, die losgetreten wurde nach der letzten Krise, nach der Lehman Brothers Krise, die hat viele, viele, viele Millionen Menschen erfasst. Eine Freundin von mir, die in Kanada lebt, die ist vor 2 Monaten vom Norden Kanadas runter, die ganze Küste runtergefahren, und die hat uns geschrieben und hat erzählt, dass sie es nicht für möglich gehalten hat. Sie dachte, sie würde durch Indien fahren. Tausende und Abertausende Menschen leben in Wohnwagen und Autos am Straßenrand und ernähren sich von dem, was sie täglich ergattern. Es sind unglaubliche Verhältnisse in diesen USA. Wenn man dann also auf China einprügelt, dann weiß ich auch nicht, was man selber da an der Backe hat. Zu dem Thema übrigens iranischer Film, da gibt es einen interessanten Leserbrief im Spiegel. Wer es glaubt oder nicht, im Spiegel von dieser Woche hat der Botschafter der Islamischen Republik Iran, das klingt natürlich auch nicht gut, Islamische Republik, ein gewisser Herr Alireza Shaikh Atta, der schreibt zum Thema unmoralische Elemente, zur Hommage an den iranischen Filmemacher Jafar Panahi bei der Berlinale, schreibt er, dass das iranische Kino, das sich vor der Islamischen Revolution unmoralische Elemente bediente, zum Beispiel Gewalt, Sex, halbstarke Typen, man beachte die Aufzählung, Gewalt, Sex, halbstarke Typen, erhielt durch den kulturellen und gedanklichen Wandel im Volk, der aus nationalen und islamischen Lehren resultierte, eine neue konstruktive Strömung. Ab 1988 wurden durch neue Vorschriften für die Filmproduktion Elemente wie Gewalt und Sex aus dem iranischen Kino verbannt. Allerdings bedienen sich die iranischen Filmemacher allmählich des Genres der Horror- und Actionfilme. Andererseits hat das islamische System Irans weder der jungen Generation von Filmemachern und Regisseuren noch den vorrevolutionären Filmemachern Beschränkungen auferlegt und so weiter. Dieser Mann wirbt also in seinem Leserbrief für Verständnis. Er sagt, derzeit läuft ein Prozess gegen Jafar Panahi, der hat gegen geltende Gesetze verstoßen und deshalb kann der nicht zur Berlinale kommen. Danach ist es ihm natürlich freigestellt, so hinzureisen, wo er will. Das ist ungefähr die offizielle Sicht des Regimes. Ja. Mit dem Preis für den Iran setzte die internationale Jury also unter Vorsitz der italienischen Schauspielerin Isabella Rossellini ein deutliches politisches Zeichen. Filmemacher im Iran haben es, wie gesagt, derzeit im Kampf mit der Zensur schwer wie nie zuvor. Nachdem Fahradis regimekritischer Landsmann Jaffa Panahi, über den wir gerade gesprochen haben, wegen einer Gefängnisstrafe seinen Platz in der Berlinale Jury nicht einnehmen konnte, zog der iranische Wettbewerbsbeitrag von Anfang an große Aufmerksamkeit auf sich. Auch vor dem Hintergrund der neuerlichen Proteste gegen das Regime in Teheran kommt dem Preis für einen iranischen Filmemacher natürlich besondere Signalwirkung zu. Zwei Preise bleiben in Deutschland. Zwei Auszeichnungen holten deutsche Regisseure. Den Silbernen Bären für die beste Regie nahm Ulrich Köhler für seinen Entwicklungshelferfilm Schlafkrankheit entgegen. Er erzählt die Geschichte zweier europäischer Ärzte, die an ihrem Leben in Afrika scheitern. Den Alfred-Bauer-Preis, benannt nach dem ersten Leiter der Berlinale, erhielt Andres Feil für sein RAF-Drama Wer, wenn nicht wir. Darin geht es um die Liebe zwischen einem Sohn des NS-Schriftstellers Will Vespers und der Terroristin Gudrun Ensslin. Ja, auch noch eine Meldung. Unser guter alter Freund George W. Bush und sein Vater, er ist jetzt sozusagen auf Rente, muss natürlich Urlaub machen. Wohin fährt er? In die Dominikanische Republik, aber trifft sich dort, natürlich fahren die zwei da nicht allein hin, mit zum Beispiel einem anderen Ex-Präsidenten, mit unserem José María Aznar und auch noch aus Kolumbien Herr Uribe. Mit diesen Leuten verbringt er seinen Urlaub. Und wo? In so einem riesen touristischen Komplex in der Dominikanischen Republik, Casa de Campo. Und wem gehört es? Einem der reichsten Männer Lateinamerikas, Gustavo Cisneros, Venezolaner, dort ist er eingeladen und dort sprechen sie also über die Sachen, über die die Leute reden, dieses Gesindel. Dieses Gesindel versammelt sich also in der Dominikanischen Republik, eines der ärmsten Länder Lateinamerikas. Ein Armenhaus, wo ein Milliardär und genauso viel hat, statistisch gesehen, wie 100.000 Arme. Die haben alle ungefähr, teilen wir mal eine Milliarde durch 100.000, dann hat jeder da seine 1.000 Euro oder was. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verrechnet. Das waren unsere Katastrophen- und Vermichtenmeldungen vom heutigen Samstag, dem 26. Februar. Nächste Woche ist schon März. Nächste Woche gibt es eine kleine Karnevalssendung hier im Niemandsland. Das nächste Lied widmen wir dem Kriegsminister. Das Lied stammt von der Jule Neigel Band und heißt Lügner, dem Kriegsminister Deutschlands gewidmet. Das Blaue vom Himmel. Und bei jedem deiner Märchen, ja, da biegen sich die Balken. Erschwindet bis bei mir die Glocken wimmeln. Bist ein Schlitzer mit Prinzipien, lebst nur von der Hand in den Mund. Hast tausend gute Minen, oh, du bist ein schlauer Hund. Du bist ein Lügner, ein mieser Schuh. We'll be right back.

spark, lost in the dark. Too soon, too soon. I feel wherever I go that tomorrow is near, tomorrow is here, and always too soon. Time is so old and love so brief. Love is pure gold and time a thief. It's late, darling, it's late. The curtain descends, everything ends. Too late, too soon. I wait, darling, I wait. Will you speak low to me, speak love to me, and soon? Will you speak low to me, speak love to me, and soon? Will you speak low to me, speak love to me, and soon? Wenn man mal keine Arbeit hat, dann kann man durch die ganze Stadt wie ein entlassener Sträfling bummeln. Kein bisschen Brot, kein Tropfen Bier und unsere Magenwände trommeln vor jeder Bäckerladentür. Wir sind entlastet, jetzt ist so weit. Liebe Leute, wir sind auf die Banken, revidieren die Kassen, revidieren die Kassen. Es scheint fast, dass die Handelsherren, Bankhäuser und Industriekonzern den gleichen Spruch im Schilde führen. Sie machen treu und schlicht bankrott. Die Ärmsten, ach, es ist zum Rühren, könnt ich's doch auch tun, lieber Gott. Wir sind entlassen, jetzt ist so weit. Liebe Leute, wir sind auf die Banken, revidieren die Kassen, revidieren die Kassen. Geht doch auf, dass unsere Rechnung stimmt, ist nötig, dass man Einblick nimmt, wo sie ihr Kontobuch verschließen, damit ihr mal diese Herren seht, die wir in Freuden leben ließen, wenn's uns schon an den Kragen geht. Wir sind entlassen, jetzt ist so weit. Liebe Leute, wir ziehen auf die Banken, revidieren die Kassen, revidieren die Kassen. ganze Dissertation ist kein Plagiat und den Vorwurf weise ich mit allem Nachdruck von mir. Karl Theo, Theo, Karl, Karl, Karl, Theo. Ich schreibe etwas ab, die ganze Nation weiß das schon. Jetzt steht in jedem Blatt, ich hab Mist gebaut und wurde durchschaut. Keiner hält mich mehr für klug, alle merken den Betrug. Wann geht der nächste Afghanistan-Flug? Denn ich hab alles nur geklaut. Ich bin der Fußnotenentferner. Mein Doktortitel ist versaut. Da hilft mir nicht mal mehr der Kerner. Ich hab alles nur geklaut, nur gestohlen, nur gezogen und geraubt. Die Karriere ist versaut. Die Karriere ist versaut. Ich bin nicht gerade arm, hab ein zu Gutenberg und viele Vornamen. Macht Merkel den Alarm, bin Doktor von und zu. Lass mich bloß in Ruhe, wird das politisch jetzt ein Flop? Kauf ich mir nen Coffeeshop? Und dann wird auch mein Ansehen wieder top. Denn ich hab alles nur geklaut. Ich bin der Fußnotenentferner. Mein Doktortitel ist versaut. Da hilft mir nicht mal mehr der Kerner. Ich hab alles nur geklaut, nur gestohlen, nur gezogen und geraubt. Die Karriere ist versaut. Die Karriere ist versaut. Wenn ich es richtig verstehe, macht es die Bundeswehr auch ein Stück weit handlungsunfähiger. Natürlich macht es die Bundeswehr handlungsunfähiger. Buenas tardes, para los que nos van a escuchar los viernes, buenos días para los que están ahora en directo aquí en Contrabanda FM. Acaba de entrar Dana con un compañero. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Oriol Sánchez del grupo de Supora al Jona. Hola, Oriol. Como nos queda poco tiempo, aprovechemos el máximo, el tiempo que nos queda. Venga, adelante. Ya has dicho algo en alemán sobre este asunto? No. Also, hier gibt's einen jungen Mann, der heißt Jonah, der wohnt im Stadtteil Sagrada Familia und der wurde vor 4,5 Jahren festgenommen bei einer Demonstration und jetzt nächste Woche soll der Prozess losgehen wegen Teilnahme an einer Straßendemonstration im Raval, in einem anderen Stadtteil hier, wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt. Und der Staatsanwalt fordert 8 Jahre Knast. Ja? Und wegen dieser Schweinerei gibt es jetzt schon seit vielen Wochen eine Solidaritätskampagne und Protestaktionen. Und Oriol wird uns jetzt auf Katalanisch oder Spanisch ein bisschen was darüber erzählen. Adelante, Oriol. Vale, primer de tot, gràcies per convidar-nos aquí. És important pel grup de suport i, així, i pel propi Jona que mitjans alternatius i així ens podeu donar cobertura per fer difusió del que ha passat amb el cas del nostre company de l'Eixample. Tot comença, bueno, de sobres és conegut tot el procés de transformació que ha viscut Barcelona arran del 92, amb l'especulació. S'ha transformat Barcelona d'una ciutat que ha de ser per les persones que hi viuen a una ciutat pel turisme, una ciutat per la inversió de capitals estrangers. Un dels episodis d'aquesta transformació de Barcelona d'una ciutat per viure en una ciutat aparador va ser el cas del forat de la vergonya Ciutat Vella. Aquesta zona va ser afectada per un peri i, de fet, s'emmarca en tot aquest procés de transformació. El cas és que una empresa de l'Ajuntament, amb un 51% de capital de l'Ajuntament, Forcivesa, que s'anomena, doncs va actuar una mica com a braç executor del desallotjament de més de 200 veïns i de la destrucció d'uns 1.078 habitatges per transformar tota aquesta zona en una zona més atractiva pel turisme. Dins d'aquest projecte urbanístic, l'Ajuntament havia promès que una part seria de la zona enderrocada es destinaria a un parc a un parc amb equipaments pels veïns de la zona, però tot i això, l'Ajuntament de la nit al dia va entrar amb les màquines d'aquesta immobiliària i va enderrocar tota aquella zona, deixant allà un solar buit. Aquest solar en ple de deixalles amuntegades i ple de runes, va ser el que es va anomenar el forat de la vergonya, per la poca vergonya que va tenir l'Ajuntament i l'empresa de deixar allò allà sense complir les seves promeses. Tot i això, els veïns de la zona es van organitzar i van netejar la zona. Durant més de 6 anys van estar allà amb un hort autogestionat, amb un parc on s'organitzava... Van transformar la zona en un lloc on es podia organitzar dinars populars, on es podia organitzar concerts, activitats infantils, etcètera, etcètera. I, tot i la negativa de l'Ajuntament i tot i les maniobres de l'Ajuntament, els veïns van voler que allò es consolidés i, per tant, van voler parlar amb l'Ajuntament per arribar a una solució consensuada. Tot i això, l'Ajuntament, sense previ avís, va tornar a fer entrar les màquines i... va destruir tot l'esforç que els veïns i les veïnes de totes les generacions havien posat allà per construir, per habilitar aquell espai com un espai de dignitat, com un espai de resistència veïnal. Arran d'aquests fets, la resposta veïnal va ser organitzar diverses accions i manifestacions, una d'elles, la del 5 d'octubre del 2006, que va acabar amb enfrontaments amb la policia, degut a que el malestar dels veïns i que tant la immobiliària com el propi Ajuntament van enviar els Mossos d'Esquadra allà a la unitat d'antidisturbis per fer presència i per espantar i coaccionar els manifestants. Com ja he dit, això va acabar amb enfrontaments, com d'altra banda la indignació veïnal va resultar. Una setmana després, el 13 d'octubre del 2006, quatre policies de país encaputxats es van presentar davant de la porta de casa del company d'en Jona i el van detenir i el van portar a la comissaria de les Corts. Va passar tota la nit allà detingut i el 2008 ja, després de tot aquest tràngol i així, el 2008 el fiscal absurdament va presentar una petició de 8 anys de presó pel nostre company i de més de 3.000 euros de pena multa sota les acusant-lo de manifestació il·lícita, d'atemptat a l'autoritat i de desordres públics. Aquesta és l'acusació. Aquesta és l'acusació final, sí. Són 8 anys de presó i 3.000 euros de... És increïble, ¿eh? 8 años para haver mostrado resistencia o... Va participar en la manifestació en Jona com a... Perdona. Sí. El Jona com a veí implicat en les lluites populars i en contra l'especulació del seu barri i d'arreu de Barcelona va participar en la manifestació, va donar suport a aquesta iniciativa del forat de la vergonya i per això entenem que és un cap de turc, no? Recordem que aquests fets es situen en tot aquell boom que va haver-hi dels 200 antisistema, que l'Ajuntament deia que eren 200 persones que estaven per allà destruint i provocant incidents, i clar, entenem que el Jona és utilitzat com un cap de turc per part de l'Ajuntament per pues per coaccionar-lo a ell, per coaccionar el seu entorn, però per coaccionar i per escarmentar totes les persones que volen un model de Barcelona diferent, volen un model de Barcelona on la ciutat sigui per la gent que hi viu, no pel capital estranger ni pels turistes. Oriol, però lo que m'interessa a mi és qual és el delito del qual, què és el delito del qual se le acusa a este chico en concreto. Hay testigos que confirman que ha atacado a alguien, que ha roto algo, que porque sin nosaltres no tenim constància d'això, és a dir, el van detenir, es veu que hi han com unes imatges on de les càmeres de televisió on s'intueix que hi ha una persona que no sé què, però ni li han fet el reconeixement, podria ser qualsevol altra persona. A més, a ell l'acusen d'organitzar, és a dir, de ser una de les persones que llançaven els coets, unes persones que estava organitzada en aquesta protesta, i en realitat això no és pas així. Ell és un veí que evidentment que accepta que va anar a la manifestació, només faltaria, va anar a la manifestació a protestar, però bueno, del que l'acusen és un absurd. Ha hecho lo que deberíamos hacer todos nosotros, protestar, ¿no? De esto se trata, y a ver cuántos años solicitan para el Millet y el Alavedra y todos estos ladrones y corruptos. ¿Qué es lo que dicen los abogados? Supongo que Jonah tiene un abogado que tiene una valoración del caso y va a decir, con esta base de acusación tan floja, no pueden condenarle ni a un año ni a nada, porque al parecer no hay pruebas, no hay testigos, no hay una acusación concreta. A veure, nosaltres serem prudents amb això, perquè el judici és el de març, també per això estem aquí, hem muntat una sèrie de convocatòries i així. Nosaltres, doncs, evidentment hem basat sempre doncs, tota la campanya en la innocència del Jonah, en el dret a manifestar-se, en el dret a la llibertat d'expressió i de manifestació, en el dret de protesta legítim contra l'especulació i en la solidaritat de tots els veïns i les veïnes. És a dir, nosaltres defensem la innocència del Jonah, nosaltres hem rebut moltes mostres de suport, de fet, des del 14 de febrer, que es va convocar una setmana de lluita, i davant la llau de mostres de suport l'hem allargat fins al dia del judici, és a dir, que tothom que vulgui mostrar la solidaritat, doncs, o bé encartellant, o bé fent alguna pancarta, o bé organitzant alguna concentració, o bé fent alguna xerrada, qualsevol mostra d'imaginació i de suport, doncs serà molt ben rebuda, i realment és aquesta la carta que nosaltres tenim, no? com a grup de suport, doncs, la solidaritat i tota l'estima que tenim, pues, cap al nostre company. Entonces, el juicio va a tener lugar el martes que viene. Sí, el dia 1. El 10 de març, i ja concentració. Donde aquí en Barcelona, en la ciutat. La ciutat de la injustícia. Vale, pues... A les 12 hores, i ha convocat una concentració de suport. Tothom qui vulgui anar, pues, serà molt benvingut. Ha habido otras detenciones más o solo él? No, sí que va haver-hi altres persones. Evidentment, nosaltres defensem també, doncs, una mica la innocència de totes. No estem portant la mateixa campanya, perquè hem decidit portar-ho, doncs, per camins diferents, però evidentment sí que mantenim el contacte i que estem en continu contacte i que total suport. Y esto que hayan tardado más de 4 años para hacer el juicio, ¿esto es normal o es debido a algo en particular? No ho sabem tampoc, no sabem quines intencions té l'Ajuntament. Sí que sabem que l'Ajuntament ha declarat que aquest judici és d'alt risc, ha declarat com un judici conflictiu, no sabem per què encara, no sabem si allà hi ha, quina presència policial hi haurà ni res de tot això. A nosaltres entenem aquests 4 anys ja com una condemna prèvia, no? Com una condemna a ell mateix, pel nerviosisme i per l'angoixa continuada, també pel seu entorn, per totes aquelles persones que han destinat esforços i que l'han volgut ajudar. Un altre cop, moltes gràcies des d'aquí, i entenem que és evidentment un cas polític, que el Jonah és un cap de turc, i com a tal, doncs, l'Ajuntament és el primer interessat en que es faci efectiva la condemna, no? Per això, quan abans comentaves que no tenen proves, bueno, hi ha molts altres casos on les proves eren més que qüestionables, i això no ha impedit a tota la maquinària, doncs, doncs acabar trabant una condemna totalment injusta. Pues muy bien, Oriol, muchas gracias. Tenemos que salir en dos minutos aquí. Solo una palabra. Ya, quizás dir algo sobre la manita aquesta tarda, no? Sí. Molt bé, bueno, per últim dic, a part de la concentració a les 12 hores davant de la Ciutat de la Justícia el dia 1 de març, avui a les 5 de la tarda a Arc de Triomf hi ha una manifestació on es mostrarà una mica tota aquesta solidaritat i on doncs, tota aquesta solidaritat arribarà també a l'Ajuntament, a la jutgessa, etc, etc, cosa que és molt important doncs, per fer pressió i per continuar defensant l'absolució del nostre company. Moltes gràcies. Pues molt bé, molta sort i vamos a seguir informando sobre este tema. Jonah injustamente, según el parecer, acusado de no sabemos de qué, pero piden 8 años. Pues nos vamos a despedir, Berna. Vamos a salir del Niemandsland. Tschüss, bis nächste Woche. Adios, Oriol. Gut, das war's für heute. Tschüss, adeo, adios, sagt euer Niemandsland. Wir übergeben gleich die Mikrofone an die Kollegen von Ir Tirando. Die schauen draußen schon mit den Hufen, die werden gleich anfahren. Die heutige Niemandsland-Sendung wird am kommenden Freitag wiederholt von 16 bis 18 Uhr und auch in unserem Podcast unter www.niemandsland.contrabanda.org. Tschüss, agur, yo, adeo. Die kleinste Hoffnung wird nicht einsam stehen, denn eine Stimme flüstert, wir werden uns noch wiedersehen. Wir können die besten Freunde sein. Wir können die besten Freunde sein. Niemand hat etwas dagegen. Es heut und selbst in lauten Aufschrei habe ich nie bereut, wenn auch mein ganzer Glaube hinten in der Reihe steht. Hör ich meine Stimme flüstern, wir werden die Dinge anders sehen. Wir können die besten Freunde sein. Wir können die Freunde sein. Niemand hat etwas dagegen. Niemand kann es uns verbieten. Jeder hat das Recht. Wir machen, was wir wollen. Die Dissertation ist kein Plagiat und den Vorwurf weise ich mit allen Nachdruck von mir. Es wurde allerdings zu keinem Zeitpunkt bewusst getäuscht oder bewusst die Urheberschaft nicht kenntlich gemacht. Wenn ich es richtig verstehe, macht es die Bundeswehr auch ein Stück weit handlungsunfähiger. Natürlich macht es die Bundeswehr handlungsunfähiger. Kein Plagiat und den Vorwurf weise ich mit allen Nachdruck von mir. Kein Plagiat und den Vorwurf weise ich mit allen Nachdruck von mir. Kein Plagiat und den Vorwurf weise ich mit allen Nachdruck von mir.